Lies jetzt die Aufgabe 5. Aufgabe 5. Achtung Autofahrer! Wegen dringender Reparaturarbeiten bleibt die Rheinstraße zwischen Goethe- und Schillerstraße bis übermorgen gesperrt. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Nur im Norden Regen bei 15 Grad, sonst meist sonnig und warm, im Süden sehr warm mit Tageshöchsttemperaturen um 28 Grad. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Achtung Autofahrer! Wegen dringender Reparaturarbeiten bleibt die Rheinstraße zwischen Goethe- und Schillerstraße bis übermorgen gesperrt. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Nur im Norden Regen bei 15 Grad, sonst meist sonnig und warm, im Süden sehr warm mit Tageshöchsttemperaturen um 28 Grad. Ende von Teil 1.